Die Campus Radio Kiel WG. Heute Kino. Oh Basti, es ist so toll, dass wir endlich in Ruhe einen Film schauen können. In der WG ist es oft so laut. Schatz, was hast du dir denn für einen Film ausgesucht? Oh, ich freue mich so. Lassie! Oh, den mochte ich ja als Kind schon so gerne schauen. Und wenn wir später zusammen in einem Haus wohnen, haben wir auch einen Hund, ja? Also ich fände ja eine Katze besser. Nein, Katzen sind voll doof. Außerdem bin ich allergisch. Oh nein, na dann natürlich einen Hund. Möchtest du noch etwas Popcorn, mein Schatz? Ja, gerne. Teilst du eine große Packung mit mir? Oh, die Werbung beginnt. Ihr habt eine große Packung Popcorn? Kann ich fast abhaben. Meine ist auf dem Weg vom Counter schon leer geworden. Kai? Was machst du denn hier? Einen Film gucken. Psst, die Werbung ist doch das Beste. Tauscht ihr Nachos gegen Popcorn? Kathi, du auch noch? Wieso auch noch? Basti, was ist denn hier los? Hallo Kathi, die Werbung läuft. Psst. Erfrischend. Cremig. Kräuteis. Die Kräuterart-Creme zum Löffeln. Kräuteis in 3 neuen Sorten. Petersilie. Dill. Und jetzt neu. Schnitt Bärlauch. Kräuteis. Kräuteis. Jetzt tauche hier im Kino. Ich glaube, das muss ich gleich mal probieren. Kai, wolltest du nicht Sonne tanken? Erscheint mir ein wenig schwierig im Kino. Und was ist mit meiner Tischdecke? Wenn du mir ohne Tischdecke nach Hause kommst, dann... Könnte da hinten mal leise sein! Warum? Das Brandloch, du bist der einzige Raucher bei uns, gib's zu! Ich kauf später eine neue. Jetzt, pscht, die Werbung! Du, Basti, irgendwie habe ich mir das ein bisschen romantischer vorgestellt. Ja, ich auch. Romantische Dates mit Mitbewohnern sind nie einfach.